sieht hier auf dieser Welt, man sieht Tränen, Not und Pein. Selbst Kinder auf sich allein gestellt, warum muss das nur so sein? Warum geht's vielen so gut und andere sind auf der Flucht? Jedes Herz braucht eine Heimat, jedes Herz braucht ein Daheim. Steigen zum Himmelszelt, lieber Gott, darf das so sein? Dabei hat er's uns doch freigestellt, wir entscheiden ganz allein. Solang der Mensch sich bekriegt, solang die Liebe nicht zieht, jedes Herz eine Heimat, jedes Herz braucht ein Daheim. Jeder will doch auch mal sagen, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Jedes Herz braucht eine Heimat. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.